Erster Libanon, öffne deine Tore. Das Feuer soll deine Bäume verbrennen. Zweiter weint, ihr Tannenbäume, denn die großen Zedern sind gefallen. Weint, ihr Eichen von Basan, denn der Wald ist weg. Dritter hört die Hirten weinen. Ihr schönes Land ist kaputt. Hört die Löwen brüllen. Der Wald am Jordan ist zerstört. Vierter Gott sagte zu mir, hüte die Schafe. Diese Schafe sind für das Schlachten bestimmt. Fünfter die Käufer töten die Schafe ohne Strafe. Die Verkäufer sagen, Gott sei Dank, ich bin reich. Die Hirten helfen den Schafen nicht. Sechster Gott sagt, ich schone die Menschen nicht mehr. Ich gebe sie ihren Anführern und Königen. Diese machen das Land kaputt. Siebter ich hütete die Schafe für die Händler. Ich nahm zwei Hirtenstäbe. Einen nannte ich Gnade und den anderen Einigkeit. Achter in einem Monat schickte ich drei Hirten weg. Ich mochte sie nicht mehr. Sie mochten mich auch nicht. Neunter ich sagte, ich will euch nicht mehr hüten. Wer stirbt, der soll sterben. Die übrigen sollen sich gegenseitig fressen. Zehnter ich nahm meinen Stab Gnade. Ich zerbrach ihn. So beendete ich die Vereinbarung mit allen Völkern. Elfter an diesem Tag war die Vereinbarung zu Ende. Die Händler sahen mich an. Sie verstanden, das war Gottes Wort. Zwölfter ich sagte zu ihnen, gebt mir meinen Lohn. Wenn ihr nicht wollt, lasst es. Sie gaben mir 30 Silberstücke. Dreizehnter Gott sagte, wirf das Geld in das Schatzhaus im Tempel. Ich nahm das Silber und warf es in den Tempel. Vierzehnter dann zerbrach ich den zweiten Stab Einigkeit. So beendete ich den Frieden zwischen Juda und Israel. Fünfzehnter Gott sagte zu mir, sei jetzt wie ein dummer Hirte. Sechzehnter ich lasse einen neuen Hirten kommen. Er hilft den schwachen Schafen nicht. Er heilt die Kranken nicht. Er frisst nur die fetten Tiere. Siebzehnter wehe dem schlechten Hirten. Er lässt seine Schafe allein. Sein Arm und sein rechtes Auge werden zerstört.